glaube, das hilft dir nicht dagegen. Ich glaube, das hilft dir dagegen. Ich glaube, das Beste ist, ich glaube, das Beste ist. Harry, ich glaube, es hilft dir nicht, bei diesen Träumen zu verweilen. Ich glaube, das Beste ist, ich glaube, das Beste ist, ich glaube, das Beste ist, loszulassen. Hogwarts, what you're doing is to tell us what you're doing.